Und das ist eine Leistung, die ich beispielsweise Tieren wie Würmern oder Zecken oder anderen Spinnentieren nicht zutrauen würde, weil ihr Gehirn zu primitiv ist. Das heißt, wir müssen also damit rechnen, es gibt auch Tiere, die zwar Wahrnehmung haben, aber trotzdem kein Bewusstsein, also trotzdem nichts empfinden können. Andererseits gibt es aber auch die höheren Tiere, und dazu rechne ich in erster Linie, oder rechnet man, das ist jetzt nicht meine private Definition, dazu rechnet man in erster Linie Vögel und Säugetiere, die fähig sind, Bewusstseinsprozesse zu haben, das heißt also, die empfinden können, die Gefühle haben können, die Schmerzen haben können. Das sind die höheren Tiere. Und nun gab es, also erste Revolution ist die Entstehung des Bewusstseins überhaupt bei den Tieren. Und dann die zweite Revolution, der Übergang zum Menschen, dem menschlichen Bewusstsein. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt meine Kritik ansetze, auch an der kritischen Psychologie und an den von der Evolution ausgehenden Psychologien, also Holzkamp, dass sie diese zweite Revolution des Bewusstseins, dass nämlich mit dem Menschen ein Bewusstsein von neuer Qualität entsteht, dass sie das übersehen haben. Das heißt, das menschliche Bewusstsein hat bestimmte Eigenschaften, aufgrund deren der Mensch in die Lage kommt, sein Leben selbst zu produzieren. Das ist sozusagen die Antwort auf die Frage, warum kann der Mensch das und das Tier kann es nicht. Es beginnt zum Beispiel damit, mit dem Irrtum, der auch in der Anthropologie sehr verbreitet war, dass die Affen Werkzeuge gebrauchen. Das ist ja eine Anthropologie, eine gängige Formulierung, dass man sagt, der Werkzeuggebrauch im Tierreich, ja, zum Beispiel bei Affen. Aber wenn man es richtig betrachtet, sind das keine Werkzeuge. Wenn der Begriff Werkzeug vom Menschen genommen wird, man kann natürlich sagen, sicher sind Mittel, mit denen man etwas anderes bearbeitet. Gut, wenn man das Werkzeug so definiert, dann kann man natürlich sagen, es ist ein Werkzeug. Aber wenn wir vom Menschen sprechen, ist es immer verbunden damit, dass der Mensch das Werkzeug auf Dauer gebraucht. Das heißt, er schafft es überhaupt dazu, damit er seine Arbeit erleichtert, ja, damit er es auch künftig hin gebraucht. Und die Affen und alle Tiere, ohne Ausnahme, alle Tiere benutzen ihre Werkzeuge nur ad hoc. Wenn sie also sozusagen, wenn das Bedürfnis aus dem Sinn ist, dann ist auch das Werkzeug. Das hat man schon lange beobachtet, das hat bereits Wolfgang Köhler, der Gestaltpsychologe bei seinen Affen auf Teneriffa beobachtet. Oder der erwähnte Morris, der hatte zum Beispiel Affen malen lassen, ja, Bilder malen lassen, die auch hohe Preise auf Auktionen erzielt haben. Er hat festgestellt, wenn der Affe sein Pinsel aus der Hand legt, ja, sein Bild gemalt hat, dann hat er kein Interesse mehr für sein Bild. Nicht das Mindeste. Man könnte sogar sagen, er weiß wahrscheinlich sogar gar nicht, dass er das gemalt hat. Er ist in der Bewegung natürlich, ja, solange er malt, das Dynamische, ja, dieser Bewegung wird er auch nicht gern unterbrochen, ja, dann sind die Affen wütend, wenn man ihnen einfach das Malwerkzeug wegnimmt. Aber wenn es mal fertig ist, ja, wenn sozusagen dieser Akt abgeschlossen ist, dann haben die keine Beziehung zu ihrem Produkt. Das heißt also, die Tiere gebrauchen im menschlichen Sinne kein Werkzeug, sie sind dazu nicht fähig. Und dazu ist erst der Mensch fähig und weil er ein Bewusstsein hat, das sich vom tierischen Bewusstsein qualitativ unterscheidet und das bezeichnet, man könnte dafür eine ganze Reihe von Begriffen angeben. Ich habe jetzt mal den Begriff des reflexiven Bewusstseins gewählt. Das menschliche Bewusstsein ist reflexiv, weil es die Dinge der Welt sich selbst gegenüberstellt, weil es sozusagen einen Abstand herstellt zwischen sich, dem Selbst und den Dingen der Welt. Ja, komme ich zum Abschluss meiner These. Ich plädiere dafür, dass wir in der Psychologie den Begriff des Bewusstseins wieder aufnehmen, nachdem er also jahrelang, ja jahrzehntelang verschüttet war. Er ist teilweise aufgenommen worden durch Richtungen wie die russische kulturhistorische Schule, aber nicht konsequent aufgenommen worden, indem man ihn nicht abgegrenzt hat vom animalischen Bewusstsein. Das animalische Bewusstsein ist sozusagen das einfache Bewusstsein, das die Tiere haben, also die höheren Tiere haben. Und das menschliche Bewusstsein ist sozusagen um Qualitäten, also um Dimensionen über das Bewusstsein, über das animalische Bewusstsein hinaus. Und ich meine, dass man das zur Grundlage der Psychologie nehmen sollte. Ja, das ist eigentlich mein Plädoyer, von dem ich ausgehe. Tja, das wäre es eigentlich. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Jetzt kann man diskutieren und vielleicht erstmal Nachfragen stellen. Ja, wenn man so ein Bewusstsein der Menschen definieren würde, wie würde das von denen zu denen unterscheiden? Dass man so reflektionsfähig ist und der Tiere nicht fühlen kann. Der Unterschied von animalischem Bewusstsein oder nur animalischem Bewusstsein und dem menschlichen Bewusstsein, würde ich sagen, das ist die Reflexionsfähigkeit. Also die Fähigkeit, die Dinge sozusagen aus dem aktuellen Bedürfniskontext herauszunehmen. Sich zum Beispiel für irgendetwas zu interessieren, egal ob das jetzt nützlich ist, für das Leben, ob egal, ob es in der gegenwärtigen Situation nützlich ist oder nicht, sondern sich dafür überhaupt zu interessieren. Es ist zum Beispiel nicht möglich, auch dem klügsten Affen, irgendein Interesse abzugewinnen für zum Beispiel den Mond. Außer, wenn er natürlich helles Licht gibt und der Affe kann sich nachts daran richten. Ja, insofern wird sich der Affe auch für den Mond interessieren. Aber nicht dafür, ob der jetzt aus Metall oder aus irgendwas besteht, wie viele Kilometer der entfernt ist. Für all diese Dinge übersteigen sozusagen den Horizont. Also alles, was unser Denken als Wissenschaftler interessiert, dafür kann man Tiere nicht interessieren. Man kann sie konditionieren. Ja, aber die Konditionierung besteht darin, dass man ein Mittel findet, dass man sozusagen es in Beziehungen setzt, was das Tier lernen soll, zu einer unmittelbaren Belohnung. Das ist möglich, aber ohne das kann man kein Tier zu irgendwas bringen. Nur noch danach, wann ist das so entstanden ungefähr? Also wann ist der qualitative Sprung dann so anzusetzen? Ist ja entstanden. Ja, beim Menschen. Und zwar, also das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man spricht ja auch von unseren Vorfahren. Unsere Vorfahren, ja. So Vorfahren, wer ist das eigentlich? Da sagt man, ja, die Schimpansen, ja, wir haben da Gene bis zu 95% oder so gemeinsam. Aber die Frage mit den Genen, dieses viel zu komplizierte Geschehen in den Genen, das kann man nicht heranführen. Die Schimpansen sind nicht unsere Vorgänger. Unsere Vorgänger sind die ausgestorbenen Anthropoiden, also die Hominiden. Und das ist eben die Tragik, muss man sagen, dass die alle ausgestorben sind. Wir können sie nicht beobachten. An und für sich ist es eine Schnapsidee, ja, würde ich fast sagen, ist eine Schnapsidee, seine Vorfahren bei den Schimpansen zu sehen. Die sind sowas von weit weg, sind etwa 7 Millionen Jahre Entwicklung von uns weg. Die sind einfach uns zu unähnlich, ja, von der Entwicklung her. Unsere wirklichen Vorgänger sind, gehen wir mal von hinten aus, Neandertaler, also die Vorfahren und die ganzen anderen Hominiden, also zum Beispiel Homo erectus, ja, der ist ungefähr 500.000 Jahre alt, das ist auch in der Art der Evolution ein beachtlicher Unterschied, ob 6 Millionen Jahre oder 500.000 Jahre oder nur 2 Millionen Jahre. Und deswegen würde ich sagen, also dieser große Sprung hat stattgefunden, also ich würde das jetzt datieren, wenn man bei all dieser Spekulation, man hat ja nur Spekulationen, würde ich das datieren auf den Homo erectus. Also dann gibt es andere Hypothesen, die sagen, ab wann hat der Mensch die Sprache? Und da gibt es verschiedene Theorien, ja, die einen sagen also relativ früh, vielleicht schon die sogenannten Australopitheken, vielleicht aber auch erst später, also ich bevorzuge eine Sprachtheorie, die sagt, Merlin Donald, die sagt, die Sprache ist etwas so Gewaltiges, und zwar nicht wegen der Kommunikation, oder nicht nur wegen der Kommunikation, sondern wegen dem Denken, ist etwas so Gewaltiges, dass sie nicht mit einem Mal entstanden sein kann. Ja, und ich würde dann, wenn man ins Detail gehen will, sagen, der Umsprung zur Sprache und zum reflexiven Bewusstsein ist etwa vielleicht bei Homo erectus, aber vielleicht auch ein bisschen früher. Das Problem ist, dass wir die Forschungsergebnisse bringen immer Vordatierung. Ja? Wenn man das Spektrum der Wissenschaft und wie das liest, dann kommen ja alle, kommt jedes Jahr mal eine spektakuläre Mitteilung, sagt man, also das und das wird jetzt viel, viel früher schon passiert als angenommen. Wir haben mal früher mal genommen, die Entdeckung des Feuers, ja, dass also das Feuer gepflegt werden konnte, ist 200.000 Jahre. Mittlerweile ist man bei 800.000 Jahren. Manche haben es noch früher datiert, ja, da findet man über irgendwelche Stäubchenreste. Man sagt, ja, also für alle, insofern ist die Datierungsfrage natürlich sehr ungewiss. Was die Datierung des Bewusstseins überhaupt, da würde ich sagen, das würde ich ansetzen mit den Vögeln. Also mit bei dem Übergang von den Dinosauriern, also von den Sauriern zu den Vögeln, da muss dann irgendwann mal das Bewusstsein gekommen sein. Aber da sind die Biologen natürlich sehr noch im Streit. Man könnte sagen, die Fische, ja, bei Fischen ist auch so ein Problem, da gibt es ja kleine Fische, die vielleicht kein Bewusstsein haben und die großen Fische vielleicht haben die. Also man kann das sowieso nicht so richtig datieren. Ich habe erstmal noch eine Anmerkung, zu Begrifflichkeit, und zwar haben Sie ja auch schon, also Sie haben ja eine Unterscheidung innerhalb vom Tierreich aufgemacht, und ich halte es für irreführend, dann trotzdem diese dualistischen Begriffe Mensch und Tier weiter zu verwenden, wenn es da durchaus Unterschiede gibt. Und zum anderen haben Sie gemeint, ja, der Affe, den man durch den Affen niederzubringen können, sich für den Mond zu interessieren, eben weil er kein reflexives Bewusstsein hat. Aber da wäre ja auch die Frage, warum hat er das nicht? Also ich denke, das spielt vielleicht für seine Lebensrealität einfach keine Rolle, aber vielleicht wäre das Wesen an sich durchaus in der Lage, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln. Also was ist da zuerst da gewesen oder was ist? Ja, da würde ich meine Gegenfrage stellen. Also wenn Sie sagen, der Unterschied von Mensch und Tier ist nicht so gewaltig. Naja, ich denke, es ist falsch, zwischen Mensch und Tier zu unterscheiden. Weil der Mensch ist, wie Sie sagen, zum Beispiel dem Affen sehr, sehr viel näher als dem Wurm. Also das Begriff Tier ist einfach irreführend. So. Dann frage ich, warum, wäre meine Gegenfrage, ja. Warum macht man nicht irgendwie mal ein Tier, wenn wir nicht ganz so hochgreifen, zum Bürgermeister einer Stadt. Aber ich will nicht sagen, Tier und Mensch sind gleich. Das will ich nicht sagen. Ja, weil es gibt doch eine Grenze. Die Grenze ist, würde ich sagen, absolut. Wir würden einem Tier, egal was, ob es ein Affe oder sonst was ist, niemals einen Bürgermeister ist Quatsch. Aber eine irgendwie verantwortungsvolle Tätigkeit zu erlangen. Selbst eine Sekretärin im Büro. Sie bringt keinen Affen dazu. Niemand macht es. Nie. Kein einziges. Es gibt kein einziges Beispiel. Natürlich nicht. Nehmen Sie mir doch ein Tier, das eine verantwortungsvolle Tätigkeit hat. Werden Sie nicht finden. Also Sie sind jetzt dran, ja, sozusagen. Also ich denke, das liegt auch an der Sprache, die sich ja auch... Also ja, aber das ist es doch. Ja, aber ich, was ich sagen will, ist, man würde vielleicht eher, oder es kommt vielleicht eher dazu, dass meinetwegen ein Affe Bürgermeister wird als ein Wurm. Und deswegen will ich nicht, also ich halte einfach, ja, wie gesagt, für irreführend den Begriff Tier, für alle Tiere zu nehmen, im Gegensatz zum Menschen. Ich denke, die Unterscheidung müsste differenzierter sein. Und das haben sie ja auch gemacht. Sie haben die Unterscheidung ja, sie haben ja auch eine differenziertere Entscheidung getroffen. Und ich meine, bloß man, es wäre sicherlich hilfreicher, wenn man das auch sprachlich so ausdrücken würde, generell. Ja, ich würde es unterstützen und ich würde auch irgendwie diesen Hinweis jetzt mit dem Sekretärin oder Bürgermeisterin. Auch irreführend, weil exklusiv, es gibt auch sicherlich Menschen, denen man das nicht zuweisen würde. Ja, das stimmt. Und deswegen ungeeignet als Abgrenzung, außerdem, wenn es als zur Abgrenzung tauglich wäre, dem nur zum Mensch und nicht Mensch und nicht unbedingt Mensch und Tier. Deswegen geht das doch in eine ähnliche Richtung. Grundsätzlich hätte ich noch jetzt vielleicht erstmal zwei Fragen. Ist es nicht auch vorstellbar, dass vor dieser qualitativen Revolution des Bewusstseins zum Menschen andere Bewusstseinsrevolutionen stattgefunden haben? Und wie kann ich jetzt das, um nochmal auf das Beispiel mit dem Mond einzugehen, nicht auf den Hinweis mit der Relevanz für das eigene Leben nützlich, wie kann ich das abgrenzen von sowas wie Neugier? Das würde ich jetzt irgendwie nicht in Abrede stellen, wenn ich zum Beispiel über andere Säugetiere nachdenke, dass es da sowas wie Neugier geben kann und was ist da der qualitative Unterschied so? Ja, natürlich kann man viele Abgrenzungen geben. Im Grunde, das hat mal Konrad Lorenz, glaube ich, gesagt, im Grunde ist jede neue Art, die in der Biologie, in der Evolution entsteht, etwas Neues. Ja, das ist etwas qualitativ ganz Neues. Aber man muss ja irgendwelche finden, sagen wir mal, Unterschiede. Also jede Art ist anders als die Vorgängerart. Jedes Tier ist was anderes, ja. Aber es müsste doch irgendwelche, also wenn wir sagen, es hat eine Revolution gegeben, dann muss es sich natürlich um etwas handeln, was sozusagen alles umgreift. Also ich suche ja, wenn ich sage, es gibt große Stufen, drei Stufen des Bewusstseins, also es noch kein Bewusstsein, wir bleiben noch bei den Tieren, ja. Noch kein Bewusstsein, animalisches Bewusstsein und menschliches Bewusstsein. Natürlich könnte man verschiedene Zwischenstufen erfinden. Zum Beispiel, eine wäre zum Beispiel, dass man sagt, Menschenaffen oder überhaupt Primaten abgrenzen gegen andere Säugetiere. Und sagen, bei Primaten, es gibt auch Argumente, dass man sagt, die Primaten haben sozusagen höhere operative Möglichkeiten als andere Tiere. Sie können verschiedene Phasen eines Denkablaufs ineinander koppeln. Also könnte man sagen, sagen wir doch, da gibt es eine neue Bewusstseinsform. Ich fantasiere jetzt mal die Bewusstseinsform der Menschenaffen. Das könnte man sagen. Nur es ist letzten Endes eine Frage der Einschätzung, also der, man will das ja auch nicht beliebig machen, ja? Man muss ja irgendwo eine Grenze finden. Und ich würde sagen, ja, ich würde da in der Tat, obwohl das jetzt ein bisschen philosophisch ist und nicht unbedingt empirisch nachvollziehbar ist, es gibt so etwas wie eine neue Qualität. Also wenn es neue Qualitäten gibt, dann ist wirklich eine neue Qualität da. Natürlich kann man sagen, ja, wieso ist das eine neue Qualität, keine neue Qualität, wenn eine Fledermaus, ja, ihre Beute jagt gegenüber einem Wurm. Ja, natürlich ist das eine neue Qualität, wenn man so will. Ja, der Wurm hat ganz andere Möglichkeiten oder hat diese Möglichkeit nicht. Aber dann, also letztlich bleibt philosophisch sozusagen eine gewisse Willkür da drin, dass man sagt, etwas ist jetzt wirklich was Neues. Natürlich, wie gesagt, jede Art ist was Neues, ja. Auch Fledermaus oder Wurm, das ist egal. Man kann auch die verschiedenen Würmer untereinander aufreihen und sagen, jedes Mal bei der nächsten Stufe ist es eine neue Qualität. Ja, dann wird der Begriff der neuen Qualität natürlich irgendwann unfruchtbar. Ich würde sagen, dann fände ich es aber sinnvoll zu sagen, so welches Ziel man damit dann verfolgt. Also mit den qualitativen Grenzen, die man sich der Relativität dieser ganzen Geschichte bewusst ist, dann verfolgt das ja auch ein gewisses Ziel. Ja, ich würde sagen, von den Auswirkungen her. Also der Umschwung zum Menschen, natürlich jede Änderung, die Entstehung einer neuen Art hat Auswirkungen. Das findet, wenn Wildschweine entstehen, das entsteht eine ganz neue Art des Umgangs mit dem Boden. Immer was Neues. Aber es muss doch einen gewissen, als wenn es sinnvoll sein soll, muss es sozusagen ich würde den Begriff Revolution benutzen, es muss eine durchschlagende, auf alles übergreifende Änderung geben. Und das gibt es beim Erscheinen des Menschen. Das sieht man daran, dass zum Beispiel auch, ich bleibe dabei, also beim Unterschied von Mensch und Tier, der Unterschied ist, dass die Menschen Tiere in den Zoo stecken. Die Tiere zu es niemals. Die Tiere, und zwar nicht, weil sie so gut sind, ja, weil sie sozusagen Guttiere sind, sondern weil sie sich nicht interessieren. Der Affe hat kein Interesse für andere Dinge. Der kann kein Interesse entwickeln. Der würde nie ein Zoo aufmachen. Ich habe mich gefragt, was das reflexive Bewusstsein betrifft, wie es dann so mit dem schlechten Gewissen ist zum Beispiel. Ich glaube nämlich zu wissen, dass Tiere ein schlechtes Gewissen entfalten können. Das klingt für mich schon so etwas wie nach einem reflexiven Bewusstsein. Oder dass Tiere träumen oder so. Das könnte für mich auch so etwas sein. Oder Empathie zeigen, irgendwie Affen, dass sie ein Gefühl für Fairness haben oder so. Also das würde ich jetzt sowas wie Träumen oder Empathie zeigen, würde ich unter ein Bewusstsein. Das ist ein Gegenstand des Bewusstseins, dass die Tiere ihr Bewusstsein haben, ja, und empfinden können, fühlen können. Das ist sozusagen für mich durchaus noch animalisches Bewusstsein. Eine Reflexionsfähigkeit setzt, würde voraussetzen, dass es sich selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen kann. Also, aber wenn jetzt ein Hund die Geburtstagstorte ist, das Herrchen oder Frauchen kommt heim, Stunden später, und der Hund hat irgendwie schlechtes Gewissen. Das habe ich so gehört von Hunden, dass sie gemeint haben, ihr Hund hat ein schlechtes Gewissen manchmal. Das ist doch irgendwie so was wie ein reflexives Bewusstsein, dass sie so ein Gefühl haben, da irgendwas ausgefressen zu haben und selbst irgendwie Schuld zu erkennen. Also zu dem, was die Tiere können und was ganz eng mit der biologischen Ausstattung zu tun hat, gehört die Angst. Ja? Also Angst gehört zu den Grundemotionen, denen die bewussten Tiere fähig sind. Und das, was Sie jetzt meinen mit schlechtem Gewissen, würde ich eher interpretieren als eine Fähigkeit zur Angst, also ein Gefühl dafür, dass etwas Unangenehmes droht oder dreut. Ja. Und das ist nicht unbedingt schlechtes Gewissen. Also ich will den Begriff, das ist natürlich jetzt eine Frage, also ich würde mal das Sparsamkeitsprinzip anführen. Ich bin geneigt, höhere Erklärungen, die viel Begrifflichkeit erfordern, möglichst sparsam zu verwenden. Ja, also wenn ich etwas erklären kann als einfache Konditionierung durch vorangegangene Ereignisse, dann benutze ich das. Während der Begriff des schlechten Gewissens ist natürlich hochgegriffen und setzt im Grunde eine Fähigkeit von Zukunft und Vergangenheit voraus, während ich das den Tieren nicht zubillige. Also ich würde sagen, das Tier lebt im Hier und Jetzt. Es aktuell ist für das Tier nur maßgeblich, was jetzt empfunden werden kann. Während der Mensch, und zwar als einziges Wesen, in der Lage ist, frühere Dinge als Vergangene zu sehen. Natürlich, Tiere haben ein Gedächtnis, ja, Aristoteles. Tiere, Gedächtnis haben alle Tiere, Erinnerung hat nur der Mensch. Also der Begriff Gedächtnis ist nicht spezifisch menschlich. Ja? Aber der Begriff Erinnerung, würde ich sagen, ist spezifisch menschlich, denn es bedeutet, etwas erkennen, als früher stattgefunden haben. Ich erinnere mich an etwas. Das heißt, ich erinnere an mich etwas, was früher mal war. Und wenn jetzt ein Tier, es gibt ja diese Anekdoten immer von den Elefanten, ja, die so jahrelang später dann mit dem Rüssel auf den Flieger einschlagen, der das mal gequält hat, das halte ich mehr für Anekdoten. Vor allem, das sind eben, aber selbst wenn es stimmt, ja, selbst wenn das stimmt, sind es doch Dinge, die sozusagen immer noch aktuell wirken. Also wenn, natürlich, man müsste das differenzieren. Man sagt, also entweder wirkt etwas als Erinnerung, weil ich weiß, früher ist das mal passiert und deswegen räche ich mich jetzt. Oder, dass ich noch immer die Emotion habe. Und das glaube ich nicht, generell. Auch bei Menschen. Dass also die Emotionen sind in der Regel auf aktuelle Ereignisse begrenzt. Aber insofern, das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, dass zum reflexiven Bewusstsein gehört die Zeitlichkeit. Also der Mensch hat, das menschliche Bewusstsein ist unter anderem zeitlich organisiert. Wir können erstmal Gedächtnis, die Vergangenheit haben, wir können aber auch in die Zukunft planen, uns etwas vornehmen, was vielleicht gar nicht möglich ist, selbst das, wir können Utopien entwickeln. Und da darf man jetzt nicht als Gegenargument anbringen, die Eichhörnchen, ja, oder den Hamster, der sammelt jetzt für die Zukunft die Nüsse da und vergräbt sie vielleicht. Das sind halt Ereignisse, die sehen zwar auch so aus wie Zukunftsplanung, aber es sind Instinktmechanismen. Und ich glaube, das kann man, das ist jetzt keine Entschuldigung, das kann man auch wirklich an Kriterien setzen. Ja? Also ein Kriterium dafür, dass etwas keine Fürsorge oder Vorsorge ist, sondern Instinkt. Ein Kriterium, ein sicheres Kriterium dafür ist, dass diese Dinge bei den Tieren, die das haben, unwandelbar sind. Also ich habe mein Lieblingsbeispiel sind so gewisse Ameisen, die, das hat man sehr präzise untersucht, wo die Arbeiterinnen Leichen gestorben, also Leichen aus dem Nest werfen. Ja? Also wenn ein Tier da verendet ist, im Nest bleibt, dann wird das von den Arbeitern rausgeworfen. Naiv könnte man sagen, ja, das ist Einsicht. Voraussicht. Sie sind bewusst, dass es schädlich sein könnte, ja, diese Leichenbuch, also werfen sie das raus. Naja, dann hat man gemerkt, also man hat es exakt untersucht, Ameisenforschung, da hat man gesehen, das sind bestimmte Duftstoffe und sie reagieren auf diese Duftstoffe. Und wenn sie jetzt diese Duftstoffe von den Ameisenleichen wegnehmen, zum Beispiel die gestorbenen Tiere zu überstreichen mit Öl, dass sie nicht mehr riechen, dann werden sie auch nicht rausgeworfen. Und umgekehrt, wenn sie jetzt diesen Stoff, der jetzt, das ist was, irgendeine Art von Säure, auf lebende Tiere oder auf andere Tiere draufstreuen oder auf Gegenstände draufstreuen, dann werden die sofort rausgeworfen aus dem Nest. Das heißt, solches Verhalten kann man einfach erklären durch eben einfache biochemische Vorgänge. Und da braucht man nicht so hochwertige Begriffe wie Hygienebewusstsein oder sowas ins Feld zu führen. Ja, also ich habe ein bisschen ein Problem mit dem einzigen Unterschied des reflektiven Bewusstseins zwischen Mensch und Tier. Wie kann man denn jetzt anhand nur dieses Unterschiedes zum Beispiel die Wertschätzung von geistig behinderten Menschen zum Beispiel erklären? Also die haben ja oft kein reflektiertes Bewusstsein. Sind die danach keine Menschen oder wie würden sie dazu stehen? Also das ist für mich eine ethische Frage, mit der ich mich als Wissenschaftler eigentlich gar nicht beschäftige. Also dass wir zum Beispiel auch Menschen, die, ach, es könnte sogar so weit gehen, die gar nicht bewusstseinsfähig sind. Ne? Sie können ja Leute im Koma. Wir haben einfach die ethische Richtlinie, dass wir alle Menschen für lebenswert erachten. Und dazu habe ich gar nichts zu sagen als Wissenschaftler. Also ich würde mich auch danach richten, ja, ich bin ja voll dieser Meinung, aber das ist sozusagen nicht mein Thema. Und auf welchem Lebensalter würden Sie sagen, kann der Mensch dieses reflektierte Bewusstsein? Ja, das ist natürlich eine super interessante Frage. Ich würde das im Großen und Ganzen ansetzen mit dem Erwerb der Sprache. Und zwar die Sprache, das ist ganz, ganz wichtig, das gehört zum menschlichen Bewusstsein dazu. Die Tiere haben keine Sprache. Die Tiere haben zwar Kommunikation, ja? Tierkommunikation ist sehr wichtig. Und das ist auch der Ursprung der Sprache, der liegt in den Gesten der Affen und der Warnlaute. Ja? So würde ich das evolutionär erklären. Aber was den Tieren an der Sprache fehlt, ist die Darstellungsfunktion. Sie können nichts als solches darstellen und haben gar kein Motiv, das zu versuchen. Ich habe jetzt nochmal auf den Unterschied mit dem Werkzeug, das bei den Menschen ja anscheinend langfristig ist, zurückzukommen. Das ist ja auch bei Kindern so, selbst bei Kindern, die auch schon sprechen können. Wenn man zum Beispiel mit dem malt, dass die auch ganz schnell das gemalte Problem, das mit dem Affen geschrieben haben, auch weglegen und sich gar nicht mehr interessieren. Ja. Also das könnte man ja auch wieder mit dem Affen vergleichen. Würde ich auch tun. Aber also ich würde auch sprechen können. Also, ja, gut. Ja, also das ist ja alles sehr, sehr grob. Ich würde in der Tat sagen, dass der Säugling vor der Sprache, also Säuglingsalter sagt man meistens mit anderthalb Jahren zu Ende, weil dann die Sprache anfängt. Ja. Ich würde sagen, der Säugling ist ein kleines Säugetier. Das heißt nicht, dass man, das heißt jetzt auch wieder mit der Ethik der, ob man Kinder einfach umbringen kann, weil sie noch keine Menschen sind oder so. Das hat mit dieser ethischen Frage natürlich überhaupt nichts zu tun. Ich sage, die Kinder sind, also manchen ist das vielleicht blasphemisch, ja. Ich sage, Kinder sind, also Säuglinge, so, Säuglinge, die noch weit weg sind von der Sprache, sind kleine Säugetiere, sind noch Tiere. Das heißt, wir von unserer Ethik aus, wir gehen davon aus, dass das Menschsein im vollen Sinne, ja, sich erst entwickelt. Und es braucht einige Zeit. Und das hat mit der Frage mit der ethischen Frage eigentlich gar nichts zu tun. Mit der Frage, ob man behindert ist. Es gibt ja sogar Kinder ohne Großhirn, ja, die also nicht in der Lage sein, die können nicht in der Lage sein, irgendetwas von den sogenannten höheren Fähigkeiten zu tun. Ja. Wir wissen, dass bestimmte Dinge nur im Großhirn passieren, also das Stammhirn, auch wenn es funktioniert, dann können die diese Menschlein noch leben. Wir sagen ja trotzdem, auch zum Beispiel Säuglinge ohne Großhirn sind als Menschen zu betrachten. Und das finde ich auch, aber es geht mich sozusagen als Wissenschaftler nichts an, ja, das ist eine ethische Frage. Ja, aber das erscheint mir noch sehr einfach gemacht, also das ist sehr theoretisch, auch gerade diese ethische Frage ist ja bei dem Thema, wenn man zwischen Unterschied von Mensch und Tier redet, ist das ja die Frage überhaupt. Da kann man nicht sagen, dass man über diese ethische Frage sprechen möchte. Also kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wenn man da dann eine Theorie aufstellt, aber sagt, man kann sich nicht mit der Ethik befassen. Ja, ich kann doch auch als Wissenschaftler eine ethische Einstellung vertreten, die nicht folgt aus der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist doch begrenzt. Also das, was man feststellen kann, ob jemand denken kann, ja, Hebehörn oder so, das ist dann eine ganz andere Frage, was ich mit den betreffenden Menschen mache. Ob ich den umbringe oder zum König mache. Nochmal zum Verständnis von menschlichen Bewusstsein, gibt es da sowas wie Bedingungen, ist das menschliche Bewusstsein genau die spezifische Kombination von Bewusstseinsfähigkeiten, die man jetzt bei durchschnittlichen Menschen vorfinden kann, sodass das daraus abgeleitet wird, oder gibt es was wie so was wie eine hinreichende Bedingung, dass wenn ich jetzt zum Beispiel gründen würde, Affen, die ihre Werkzeuge aufheben und die später wieder benutzen und die auch irgendwie verteidigen oder was weiß ich, würde das dann in diesem Rahmen zu einer veränderten Einschätzung führen, oder ist es quasi so post hoc genau vom Menschen ausgehend genau das, was halt die Menschen können, ist das Bewusstsein, und das haben halt auch keine anderen Arten. Ja, ich glaube, also diese Affen, die ihre Werkzeuge aufheben, findet man halt nicht. Und wenn es welche gäbe, ja, dann würde ich sagen, müssen wir nochmal neu nachdenken. Da müssen wir nochmal neu nachdenken, was sind die Kriterien des menschlichen Bewusstseins. Aber Sie haben, glaube ich, mir vorher gesagt, da haben Sie gesagt, Sie haben ja auch keine Sprache. Zum Beispiel die Frage, ob ich eine Sekretärin einstellen will. Ja, die Affen können ja auch nicht sprechen. Aber das ist es ja gerade. Das ist ja kein Zufall, dass die Affen keine Sprache haben, im Sinne des Menschen. Ja? Das ist ja nicht etwas Nebensächliches, sondern die Sprache hat zwei Funktionen. Das ist, glaube ich, weitgehend auch anerkannt. Das eine ist die Kommunikationsfunktion. Das haben alle Tiere. Viele Tiere, nicht nur, da brauchen wir gar nicht zu den Affen zu gehen. Ja. Da können wir selbst im Bienenschwarm, ja, die Bienen kommunizieren wunderbar, diese herrlichen Bienentänze. Also Kommunikation, gibt es Kommunikationssysteme, Austausch von Empfänger und Sender, gibt es auch bei den Tieren. Aber die Sprache hat eine zweite Funktion, außer der Kommunikation. Nämlich, dass sie uns zum Denken hilft. Und zwar, ich glaube auch, dass das spezifisch menschliche Bewusstsein, also das reflexive Bewusstsein, ist untrennbar verbunden mit der Fähigkeit zur Sprache. Und Fähigkeit zur Sprache ist übrigens nicht Fähigkeit zum Sprechen. Ja? Die ist die Frage, beispielsweise Blindtaube Helen Keller, ja? Die konnte sich die ganze gesamte Welt erschließen, obwohl sie die wichtigsten Sinnesorgane nicht hatte. Also das ist die Fähigkeit zur Sprache, ist identisch mit der Fähigkeit zum Denken. Ja, würde ich sagen. Ich habe noch zwei Anmerkungen, ob ich mit der Sprache komme, aber ich bin schon einfach eigentlich nicht argumentierbarer Spezifismus oder sagt, auch Menschen ohne reflektiertes Bewusstsein sind lebenswert und lebenserhaltenswert. Aber hier haben wir das Recht zu fühlen, sein nicht ihr Leben zu schützen, weil sie es nicht haben. Das finde ich irgendwie überhaupt nicht vorgesehen. Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Ich habe ein bisschen zu wünschen. Ich hätte meine Sonnenbrille nehmen sollen, weil ich hier durch das Licht bin. Wenn du sagst, der unterscheidet zwischen Tieren und Menschen, ja, die ein Bewusstsein haben. Und wie wir auch gerade erklärt haben, dass auch Menschen, die kein reflektives Bewusstsein haben, aus ethischen Gründen lebenswert sind. Ja, ja. Das macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn, die Argumentation, weil ja praktisch auch Tiere dann eigentlich ein Lebensrecht haben, auch wenn sie kein reflektives Bewusstsein haben, das ist einfach Spezifizismus zu sagen, wo Menschen haben das, weil es so spät ist. Also, das finde ich irgendwie seltsam. Ja gut, das sind Fragen, ich meine, das ist eine Frage, die geht ja bis hin in diese Diskussion mit den Tierrechten, ja. Und ich finde, die Tiere haben sowieso, haben die Rechte. Die Frage ist doch immer, welche Rechte wir ihnen geben. Dass man sagt, ja, diese Tierrechte, wir können den Tieren irgendwelche Rechte geben. Siehe, das können wir machen. Aber das wollen wir nicht. Anscheinend, mehrheitlich. Ja, wir könnten ja zum Beispiel das Schlachten von Tieren verbieten. Die menschliche Gesellschaft könnte sagen, Vegetarianismus ist Pflicht. Jeder wird strafrechtlich verfolgt, der Tiere tötet. Aber das ist, mal abgesehen davon, dass das unpraktikabel ist, es wird ja nicht gefordert. Und so einfach, was man ganz kurz anmerken wollte, das ist auch total absurd in der Evolutionspsychologie, finde, dass man immer so argumentiert mit eben Tiere verhalten sich gut, deshalb können wir das herleiten, weil ja ganz oft irgendwie ignoriert wird, dass wir ein Gefühl müssen haben und auch zu reflektieren und dadurch davon zu unterscheiden. Also dass wir oft auch in der Lehre eben gleichgesetzt werden. Das kommt aus der Evolution, deshalb wäre jetzt der Mensch so, finde ich auch ganz absurd. Ja. Also da kann ich nur, wie ich weiß, was nur zustimmen, was Sie sagen. Ja, welche theoretischen Schlussfolgerungen, gerade in Bezug auf die kritische Psychologie, ergeben sich eigentlich daraus, dass man diese Grenze zwischen Tier und Mensch zieht und das Bewusstsein als menschlich reflexives Bewusstsein fasst? Ja, also da bin ich ein bisschen in Verlegenheit, weil so konkrete Schlussfolgerungen sind es auch gar nicht. Ich bemängel ja nur, dass man nicht oder zu wenig sieht oder auch nicht, dass Tiere auch Bewusstsein haben. Jetzt ist die Frage, besteht ja trotzdem, warum ist das ein Mangel sein? Ja? Sie fragen ja, was folgt denn daraus, wenn wir das weiterhin so machen? Also, was ist sozusagen zu kritisieren an der kritischen Psychologie, wenn sie die Spezifik des Menschen, also oder anders gesagt, wenn die kritische Psychologie den Begriff des animalischen Bewusstseins nicht hat, hat sie auch nicht gebildet. Also ich kann darauf nicht richtig antworten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dann wäre die ganze Psychologie anders. Also wenn, tja, ich würde fast sagen, da ergeben sich andere Perspektiven, auch andere Fragestellungen. Also die kritische Psychologie hat jetzt meines Erachtens, also Holzkamp, sich etwas vorschnell aus aktuellen Anlass heraus, aus aktuellen Anlass, sprich Studentenbewegung und so weiter heraus, mit der Kritik des Kapitalismus beschäftigt. Und das war etwas vorschnell. Wenn man die ganzen Zwischenstufen inklusive des animalischen Bewusstseins sozusagen übersprungen hat. Wir müssen natürlich dann etwas näher auf die kritische Psychologie eingehen. Ich denke, dass dieses zentrale Konzept der Handlungsfähigkeit, darüber war, glaube ich, ja auch, oder wird hier in dieser Ferienuni auch die Rede sein, dass dieser Begriff der Handlungsfähigkeit meines Erachtens zu kurz gegriffen ist. Ja. Also ich habe dann verschiedene Bedenken. Zum Beispiel, dass er auch nicht abgegrenzt ist gegen das Verhalten der Tiere. Aber ich sehe, dass ich Ihre Frage nicht so richtig beantworten kann. Naja, das war ja doch eine Antwort. Das wäre spannend, wenn Sie das noch weiter ausführen. Ja, also ich habe nur ich habe so das Gefühl, also wenn, ich arbeite ja mit dem Begriff des animalischen Bewusstseins sehr viel, dass dadurch, also insbesondere, dass dadurch viele Phänomene, wie zum Beispiel das Lernen, das Phänomen des Lernens, eine ganz andere Beleuchtung kriegen, wenn man sieht, dass Lernen bei Tieren etwas ganz anderes ist als beim Menschen. Das heißt, nee, das tierische Lernen ist natürlich die Basis des menschlichen Lernens auch. Ja? Tierisches Lernen ist ja im Großen und Ganzen Konditionierung. Und die Konditionierung ist auch eine Basis, ohne die wir nicht leben könnten. Aber das menschliche Lernen geht geht hinaus über das tierische Lernen. Also das menschliche Lernen ist ja zum Beispiel auch intentional, also bewusst, man setzt sich hin, um etwas zu lernen, was es bei Tieren nicht gibt. Bei Tieren gibt es auch kein Training, ja, die trainieren nicht. Gibt es nur bei den verrückten Menschen im Sport. Und dadurch, ich denke auch zum Beispiel der Begriff des Gedächtnisses, ja, Unterscheidung von Erinnerung und Gedächtnis, dass sich dann die Psychologie, tja, das kann man einfach sagen, völlig anders liest, ja, völlig anders darstellt. Diese Abgrenzung hat nicht über den Begriff der Handlungsfähigkeit auf Strafverfolgung gewissen. Das steigt jetzt irgendwie die Diskussion. Müssen wir einsteigen in den Begriff der Handlungsfähigkeit, besonders auch diesen Begriff der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit im Unterschied zur restringierten Handlungsfähigkeit. Und da kann ich aus anderen Gründen, also das wird jetzt zu weit führen, nicht mithalten. Ja? Weil ich glaube, dass dieser Begriff der Handlungsfähigkeit zu eng auf das Projekt der Gesellschaftsveränderung bezogen ist. Aber ich denke, der Begriff der Handlungsfähigkeit kann auch nützlich sein oder hat auch seinen Sinn, wenn man in einer Gesellschaft lebt. Es gibt ja solche stehen gebliebenen Gesellschaften, in der kein Fortschritt angestrebt wird. Ja? Auch in Gesellschaften, die sich nicht zum Ziel gesetzt haben, höher, größer, weiter, schneller alles, sondern die einfach sozusagen zum Lebensgenuss, die werden ja nach dem Begriff der Holzkampfschen Handlungsfähigkeit im Grunde nicht handlungsfähig. Ja. Also ich denke, dass der Begriff der Handlungsfähigkeit sehr problematisch ist. Und dass man ihn auch besser verstehen kann, was das heißen könnte oder heißen sollte, wenn man die Negativfolie des tierischen Verhaltens nehmen würde. Also dass dadurch die Frage der Handlungsfähigkeit des Menschen eine neuere, nähere Beleuchtung bekommt, wenn man sich konfrontiert mit dem animalischen Verhalten.